Was sind Beispiele für Blockchain-Anwendungen? Ich will noch einmal auf das Beispiel Besitz bei Kryptowährungen zurückkommen. Bitcoin ist mit Abstand die bekannteste Kryptowährung und damit auch die bekannteste Blockchain-Anwendung. Vielleicht hast du jedoch auch schon von Ethereum, Ripple, Dash oder einigen anderen gehört. Sie alle bauen auf demselben Vorteil ihrer gemeinsamen Kategorie auf, nämlich der Unveränderbarkeit einer Blockchain, durch die sich Besitz klar definieren lässt. Durch unterschiedliche Algorithmen definieren die einzelnen Kryptowährungen allerdings jeweils anders, wie viele Coins es zum Beispiel gibt, ob es ein Maximum gibt, wie man einen Coin verschickt, ob dieser Coin einen weiteren Nutzen hat und so weiter. Die einzelnen Kryptowährungen sind also alle unterschiedliche Anwendungsbeispiele für eine ähnliche Idee: Geld digital und dezentral zu machen. So gibt es allein im Bereich Kryptowährungen tausende Anwendungsbeispiele. Wie viele davon künftig tatsächlich gebraucht werden, bleibt jedoch noch abzuwarten. Dasselbe trifft natürlich auch auf alle anderen der rund 50 Anwendungen zu. Sehen wir uns zum Beispiel an, wie Blockchain in der Medizin, bei einem Messaging-Tool, für einen noch sichereren Nachrichtenversand oder im Social-Media-Bereich für die eigene Kontrolle der Daten verwendbar ist. Rasch lässt sich erkennen, dass es allein hier wiederum tausende von Beispielen geben wird. Smart Contracts, sprich automatische Verträge auf einer Blockchain, können in Form eines dezentralen Computers, wie zum Beispiel bei Ethereum, oder als transparentes Casino, als eine garantierte Versicherung und auch noch in vielen anderen Beispielen angewendet werden. Wir werden im Verlauf des Buchs alle 50 unterschiedlichen Bereiche im Detail besprechen, in denen ich aktuell enormes Potenzial der Blockchain sehe. Dies stellt sozusagen die vierte Ebene dieses Ablaufs dar. Ich werde mich jedoch gerade mit dieser fünften Ebene der Beispiele ein bisschen zurückhalten, da es heute noch sehr schwer absehbar ist, wie genau die jeweiligen Bereiche umgesetzt werden. Allein die gerade gestellte Frage, wie viele Kryptowährungen denn wirklich notwendig sein werden, gilt als Paradebeispiel für ein The Winner Takes It All Konzept, bei dem sich aus den heute Tausenden von Kryptowährungen in Zukunft vielleicht nur einige wenige durchsetzen werden. Um nicht in die Falle zu tappen und auf schwache Pferde zu setzen, beziehungsweise ausgerechnet sterbende Beispiele im Buch hervorzuheben, werde ich hingegen Entwicklungen ausführlich erklären, die meiner Überzeugung nach sicher kommen werden, nämlich die unterschiedlichen Bereiche selbst. Es liegt dann an dir, am Ball zu bleiben, hoffentlich eine eigene Firma in dem Bereich zu gründen oder auf andere gewinnende Firmen zu setzen und von Sterbenden abzuspringen. Den bisher beschrittenen Weg zu verstehen ist deshalb so wichtig, weil bisher hauptsächlich die Route von Konsensus über Dezentralisierung, über Blockchain, zu Kryptowährung bis hin zu Bitcoin bekannt ist. Doch in Zukunft wird es anstelle der Kryptowährungen viele andere und noch weitaus wichtigere Anwendungen geben. Wenn diese immer mehr an die Oberfläche drängen, ist es umso essentieller, nicht den Überblick zu verlieren. Und genau dabei hilft dir dieses Einstiegskapitel. Bevor wir nun tief in den Aufbau einer Blockchain eintauchen, noch einmal kurz die Erinnerung zum Download der letzten Updates und Links, damit du nichts aus diesem schnelllebigen Bereich in diesem Kapitel verpasst. Geh auf www.mehralsnurbitcoin.de und lad dir die letzten Updates herunter.